lass Urlaub machen gehen. Ist meine Idee, hä? Tja. Ganz woanders. Woanders als ihr sonst Urlaub macht. DJ MI. Ihr wisst. Macher Musik mit Sex. Ich danke Gott für den Sommer und das Fleisch auf dem Grill. Hab ne Frau an der Seite, die weiß, was sie will. Eiskaltes Pivo, Päckchen zu chillen. Die Musik in der Box, was Beverly Hills. Das ist die Hochhaussiedlung, Grillaroma im frischen Wind. Ich verbring meine beste Zeit auf Balkonien. Handy am Ohr, Night Freeze an den Füßen. Höre Ice-Tees, Pusher, man, sowas nenn ich genießen. Brauch kein Hotel am Strand, einfach nur meine Jungs und mich. Zu Anfang noch oben, am Ende unterm Tisch. Ob Geld in der Tasche oder blank wie ein Blatt. Jeder's bedient, wenn nur einer was hat. Lass mal gut sein, wenn der Nachbar was sagt. Nee, reicht's nicht, gib der Nachbar was ab. Eine am Glas, eine Hand an meinem Sack. Ein Anruf und schon ist der Anfang gemacht. Wir machen Urlaub woanders. Chill, lass den Dampf abziehen mit den Jungs durch die Landschaft. Urlaub woanders. Das Ziel ist verdammt nah. Einfach mal fliehen. Urlaub woanders, ganz ohne Anlass. Schnappus im Anschlag. Urlaub woanders. Schalte mal ganz ab, bis hier Palm in der Pampa. Komm freitags vom Bau, schreib ne Runde SMS. Himmel blau ab im Park mit den Jungs im Gepäck. Schnell Karte stempeln, kannst den Sound schon mal anmachen. Ruhrpott-Romantik, kann den Blaumann ruhig anlassen. Hier ist meine Welt, keine Flüge mehr ab in Süden. Bier ist kalt gestellt, Eiswürfel in Plastiktüten. Feierabendbierchen, wir feiern, weil wir hier sind. Kein Glamour, einfachste Attitüde mit dem Zollstock die Kanne öffnen. Kurzen Schluck nehmen, tiefen entspannt, weil kein Holzkopf hat vom Langen möchte. Weiber im Tanga, geiern mich an, klar. Sie finden den langen Töfte, doch die Jungs sind heute wichtiger. In der Runde wird erzählt, wie die Schicht so war. Man muss nicht reisen, um wegzukommen. Um zu entspannen, bietet die Heimat die beste Chance. Ah. Wir machen Urlaub woanders. Chill, lass den Dampf abziehen mit den Jungs durch die Landschaft. Urlaub woanders. Das Ziel ist verdammt nah, einfach mal fliehen aus dem Alltag. Urlaub woanders, ganz ohne Anlass. Ich raus, dann bin ich in der Touch.